So liegt es da, zum Greifen nah. Ich muss nur einmal danach fassen, ich muss es tun, ich sollte es lassen. Doch da, wer ist's, der mich besucht? Oh, mein Ochse sei verflucht! Ich glaub, ich muss dich mal verprügeln, so richtig die Visage bügeln. Da ist man ein paar Tage weg, macht sich weiter keinen Plan, ist ja auch nichts weiter dran. Und dann machst du so einen Dreck. Ist ja schon gut, doch sage mir, wer bist du denn, geflügeltes Tier? Ach so, ja stimmt, du kannst es ja nicht wissen. Ich bin der Rabe, dein Gewissen, und ich hab's mal wieder verrissen. Denn dein Verhalten ist sehr beschissen. Du musst das doch im Kontext sehen. Kannst du mich denn nicht verstehen? Der Horst, der will das Schwein nur töten. Und ich will meine Klöten. Oh mein Gott, das tut mir leid. Es geht um deine Männlichkeit. Hätte ich das vorher nur gewusst, dann hätte ich hier nicht hergemusst. Das ist ein Auftrag höchster Ehre, sodass ich dich nicht weiter störe. Drum, Genosse, sei bereit. Immer bereit. Für mich ist's nun an der Zeit. Hol dir deinen Hoden wieder und stimm dann an die Freudenlieder. Mein Gewissen lebe wohl, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Ich pack es mir, ich beiße rein! Ich will nie wieder Ochse sein!